Hallo und herzlich willkommen zum 9. News Podcast in diesem Jahr 2012. Nachdem wir im letzten Monat in unserer Sommerpause kein News Podcast hatten, starten wir jetzt wieder voll durch und besprechen heute einmal die News aus den vergangenen beiden Monaten. Das sind dann nämlich August und Juli. Und ja, mit dabei ist wie immer auch Marcel. Ja, hallo mal wieder. Und dann natürlich ich, Philipp. Und ich will auch gar nicht lange um den heißen Brei herumreden. Dann starten wir einmal direkt mit Deutschland und dem Quotencheck der Detective Conan-Wiederholung. Und zwar läuft jetzt seit einiger Zeit schon Detective Conan wieder ab Episode 1 auf Viva. Wie gewohnt auf dem Sendeplatz ab 18.20 Uhr. Da variiert das ja in letzter Zeit mal ein bisschen. Also wenn ihr da unsicher seid, wann Detective Conan anfängt, einfach mal einen Teletext schauen, wenn auch Teletext hat. Oder sonst auch bei Twitter schreiben wir eigentlich regelmäßig immer, wann das denn anfängt und verweisen darauf. Sonst auch bei uns im Wiki auf der Startseite oder hier im Newsblog findet ihr immer die entsprechenden Beginnzeiten. Ich weiß gar nicht, ob es im Newsblog immer angepasst ist. Da hast du das ja, glaube ich, mal reingeschrieben, oder? Ja. Ja, das passe ich auch immer an. Okay, dann ist ja gut. Seitdem jetzt die Wiederholungen ausgestrahlt werden, sind die Quoten eigentlich noch relativ stabil, das muss man sagen. Also es war kein spürbarer Einbruch zu merken. Was mir allerdings dennoch aufgefallen ist, ist, dass zum Beispiel auch beim Twitter-Hashtag VivaConan, der ja auch immer noch beworben wird bei Viva, dort lässt die Aktivität in letzter Zeit doch schon ziemlich nach. Ich habe selber auch nicht mehr so große Motivation, dort immer noch meine Meinung kundzutun. Es liegt vielleicht einfach daran, dass man zu den 333 Episoden eben schon immer was getweetet hat. Also ich hatte zum Beispiel zu den ersten Episoden auch immer schon was getweetet, zwar noch ohne Hashtag damals, aber als der Hashtag dann eingeführt wurde, haben eben auch alle dazu schon getweetet. Und wenn man jetzt nochmal zu den gleichen Episoden was tweeten soll, kommt natürlich meistens immer läuft aufs Gleiche hinaus und das ist natürlich immer doppelt und deswegen kann ich auch verstehen, dass dort einige nicht mehr so gewillt sind mitzumachen, was natürlich sehr schade ist, aber ist dann eben so. Gibt ja leider keine neuen Episoden, beziehungsweise noch nicht. Da kann der Viva immer noch mit einer Neuigkeit auftrumpfen. Ja, ich kann es auch ganz gut nachvollziehen. Ja, nach einem so einen Durchlauf ist ja dann irgendwie ein bisschen die Luft raus, wenn man es dann nochmal sich anguckt von vorne, jeden Tag dann so tweetet, naja, man hat es ja schon einmal hinter sich sozusagen. Ja, genau. Dann kommen wir nochmal zu den Sendezeiten von Detective Conan. Die hatte ich gerade eben schon kurz angesprochen, also Detective Conan läuft ja immer ab 18.20 Uhr bis 19.20 Uhr, also in etwa eine komplette Stunde, mit Werbung natürlich zwischendrin noch. Und das von montags bis freitags. Früher gab es ja samstags immer ab 20.10 Uhr in der Primetime die Wiederholung von, ich glaube, 6 Episoden oder 5, 6, meistens waren es, glaube ich, 6 Episoden der entsprechenden Woche, also von Montag bis Mittwoch dann, die entsprechenden Episoden wurden nochmal samstags in der Primetime gezeigt. Und jetzt hat sich das ein wenig verändert, und zwar einfach dadurch, dass jetzt seit, ich glaube, jetzt müsste eigentlich der dritte Film laufen, meine ich, also von One Piece, werden jetzt die Kinofilme, die ja bei Kase auch veröffentlicht wurden, auf Viva ausgestrahlt und da kann natürlich dann kein Detective Conan mehr zur gleichen Zeit gezeigt werden. Ist natürlich schade, aber ist natürlich auch toll, dass Filme hier bei Viva gezeigt werden und dementsprechend verschiebt sich natürlich auch die Ausstrahlung der Conan-Episoden. Also in den letzten Wochen war das immer so, dass dann Episoden danach noch gezeigt wurden, weil die ersten Filme gehen immer ein bisschen kürzer, als es bei normalen Filmen der Fall ist. Also gehen, glaube ich, eine Stunde und danach kommen dann noch irgendwie 2, 3 Conan-Folgen. Und nach der Wiederholung ab 0 Uhr irgendwann wird der Film nochmal wiederholt und dann kommen auch nochmal 2 weitere oder ein paar weitere Detective-Conan-Folgen in der Nacht als Wiederholung. Ja, soweit dazu. Ja. Ja, falls die Filme von One Piece ganz gut laufen sollten, könnte es ja so kommen, dass sich Viva denn entschließt, auch die Conan-Filme irgendwann mal zu zeigen. Da müssten sie ja auch eigentlich nur die Lizenz eben von Kase abkaufen, wie es RTL 2 schon gemacht hat. Ja, genau. Ich denke mal, dadurch, dass man da mit RTL 2 auch noch einen relativ guten Partner hat, die ja auch schon bei der Serie Detective Conan schon gut kooperiert haben, wäre es eigentlich ein guter Quotenfänger. Man weiß ja bei Viva, dass Detective Conan gut läuft, überhaupt auch genauso wie One Piece. Da hatten die das dann neulich auch aus dem Programm genommen und versucht, mit Naruto ein paar Quoten zu holen. Jetzt haben sie gemerkt, dass Naruto nicht gut läuft. Und ich vermute, dass es daran liegt. Und deswegen haben sie One Piece wieder als Serie ins Programm aufgenommen. Läuft also wieder jetzt bald, ich weiß nicht, ob es schon läuft. Ich glaube, es läuft schon. Ja, läuft, glaube ich, schon. One Piece vor Detective Conan wöchentlich. Ja, wäre auf jeden Fall eine Option, da auch die Detective Conan Filme dann zu zeigen, was mich natürlich sehr freuen würde, die auch mal ungeschnitten dann im Fernsehen zu sehen. Bis auf Film 2 waren ja damals alle bei RTL 2 geschnitten. Ja. Die waren ja auch, glaube ich, aufgeteilt, oder? Mal auf mehrere Tage? Die waren damals so genau wöchentlich aufgeteilt, allerdings hatten die ja Anfang diesen Jahres, ich weiß gar nicht, ob es 2012 oder 2011 war, irgendwann Anfang des Jahres hatten die auch nochmal die Filme komplett am Sonntag, am Sendeplatz, am Sonntag ausgestrahlt. Und da waren die dann ach ja, zusammenhängend. Dann morgens nicht. Ja, natürlich geschnitten. Das überhaupt. Irgendwie um 7 oder so, oder 8. Oder wann war es? Ach ja, die hatten da ja, ja genau, ist ja früh morgens, jetzt sonntags immer der Block bei RTL 2. Der läuft überhaupt jetzt auch schon seit Anfang August wieder Detective Conan. Ab Episode 1, also wöchentlich eine Episode. Ich habe da durch Zufall, weil ich mal ganz früh wach war, mal eingeschaltet. Aber ja, wer die ersten Episoden nochmal sehen will und sonntagmorgens nichts Besseres zu tun hat, kann da gerne einschalten. Ansonsten empfehle ich natürlich, samstags wach zu bleiben und auf jeden Fall Viva zu schauen. Das ist besser und vor allem auch ungeschnitten eigentlich. Wobei man sagen muss, dass es in letzter Zeit wieder einige Episoden liefen, die geschnitten waren, also ich habe das nicht selber verfolgen können, ich wurde da eben von diversen Seiten darauf aufmerksam gemacht, ist natürlich das Tolle, wenn man hier so viele Seiten betreibt, da wird man auf alles mögliche aufmerksam gemacht, obwohl man es eigentlich gar nicht wissen will. Nee. Also liefen schon einige wieder geschnitten und da wurde auch schon auf Vivas Anime-Plattform, die ja jetzt eröffnet wurde, da könnt ihr auch gerne in den letzten News-Podcast nochmal reinhören, dann von vor 2 Monaten also, den 7. diesen Jahres, da wurde sich auch schon drüber beschwert und ich glaube, Viva wird das Problem auch wieder angehen. Ich weiß gar nicht, wo genau die Schaltstelle war, wo das dann schiefgelaufen ist, aber ja, ich denke mal, das wird dann wieder besser werden. Ja, auf jeden Fall ist es attraktiver als bei RTL 2, die ja mit einer Folge pro Woche zu so einer Sendezeit, naja, ich denke mal, Jahre brauchen würden, wenn die so weitermachen, um die ganze Serie, die 333 Episoden da komplett auszustrahlen. Ja, ich habe mich dann... Ich weiß ja nicht, woraus sie aus sind. Ich habe mich dann noch gar nicht so genau informiert, aber ich hatte auch mal gehört, ja, wieder gehört durch die ganzen Verbindungen hier, dass RTL 2 auch den Anime-Blog noch auf Samstagmorgen erweitern wollte und dass dort auch noch eine Detective Conan Folge gezeigt werden sollte, also Samstagmorgens dann eine und dann Sonntagmorgens noch eine, dann wären die natürlich doppelt so schnell durch. ja, ist natürlich so eine Sache. Ja, genau, dann kommen wir mal zum Manga in Deutschland und zwar gibt es dort eine eher schlechte Nachricht, muss man schon fast sagen, die ist ja wirklich schlecht. Und zwar wurden die Detective Conan Manga jetzt auf einen Einheitspreis von 6,50 Euro festgelegt. Also bisher war das ja so, dass die ersten Bände ab von Band 1 bis, ich meine, 57 oder 58 für 5, ja, so ungefähr, ja, für 5 Euro erhältlich waren. Dann von Band 58 etwa bis Band 67, meine ich, oder 66, 65, ja, für 6 Euro. Und ab Band, ich sag mal 67, dann für 6,50 Euro. Und dieser Preis wurde jetzt einheitlich auf 6,50 Euro angelegt. Also wenn ihr euch jetzt Band 1 kauft, kostet 6,50 Euro. Wenn ihr euch Band 50 kauft, kostet 6,50 Euro. Wenn ihr euch Band 70 kauft, kostet auch 6,50 Euro. Also keine Preisdifferenzen mehr. Macht das natürlich einfacher, das am Ende zu kalkulieren, wie viel Geld man denn braucht, um so und so viele Bände zu kaufen. Und seine Sammlung zum Beispiel von Kaito Kid Bänden voll zu haben. Wo ich da auch den Sonderband von Kaito Kid empfehlen kann. Und natürlich die Kaito Kid-Bände, die bald neu erscheinen, wo wir auch wieder Podcasts zu machen, mal so ganz nebenbei, weil es mir gerade einfällt. Ja, ist natürlich schade, dass jetzt die ersten Bände auch dann mehr kosten. Wenn ihr das jetzt hier hört und die Preisänderung ist schon seit einigen Monaten, oder auf jeden Fall einigen Wochen schon draußen, dann solltet ihr auf jeden Fall mal gucken, dass ihr vielleicht zu eurem Manga-Händler oder Comic-Händler oder zu eurem Versandhaus eures Vertrauens, das an einen südamerikanischen Fluss angelehnt ist. Nee, da kriegt ihr die Bände nicht mehr für 5 Euro oder 6 Euro. sondern für 6,50 € jetzt. Aber es gibt zum Beispiel bei, ich meine, bei Anime-Versand hatte ich gesehen, dass sie dann noch für den vergünstigten Preis zu haben sind. Und wenn ihr das jetzt hört, solltet ihr auf jeden Fall, und noch ein Band haben wollt, solltet ihr auf jeden Fall schauen, dass ihr den Band noch irgendwie vergünstigt bekommt. Ist natürlich immer besser, wenn man dann 1,50 Euro oder 1 Euro spart. Auf die Masse der Bände wirkt sich das dann schon aus. Wenn ihr euch jetzt 20 Bände kauft, habt ihr 20 Euro gespart. Dafür kriegt ihr dann 3 oder 4 neue Bände noch dazu. Das ist, also, ich finde das extrem, muss ich ehrlich sagen. Naja. Ja, das ist schon ein ziemlicher Schritt. Vor allem bei den ersten Bänden eben, die erst nur 5 Euro gekostet haben. Und EMA hat den Schritt ja mit der erhöhten Papierpreis Problematik begründet. Und den hohen Druckerpreisen, glaube ich, auch. Und ja, das ist natürlich schon ein Unterschied, ob man jetzt 5 Euro oder 6,50 € pro Band zahlt. Das läppert sich denn. Ja, wobei alle neuen Manga, die man so sich bei EMA zum Beispiel kauft, die kosten auch alle 6,50 Euro. Da haben die Manga-Verlage ja mittlerweile unterschiedliche Normen gefunden. Also Carlsen geht da, glaube ich, auf 5,95 Euro für so einen normalen Band. Also für eine längere Serie gibt es immer diese normalen Bände. Die anderen sind ja bei kleineren Serien manchmal ein bisschen größer und mit Farbseiten vorne drin und keine Ahnung was. Bei EMA ist das ja 6,50 Euro und bei Tokyo Pop weiß ich jetzt gar nicht so genau. Ich glaube, das sind auch 6,50 Euro. Bei Planet Manga, glaube ich, kosten die sogar 7 Euro irgendwas. Und bei Kase ist das, also im neuen Kase verkauft jetzt auch Manga, wer es noch nicht wissen sollte, ist das auch bei 6,50 Euro. Und bei Tokyopop ist das, glaube ich, auch 6,50 Euro. Also, ja, also ich denke auch, EMA passt sich da eher so dem nationalen Stand an. Also ja. Ich habe ja auch noch einen ganz alten Asterix-Band liegen, zum Beispiel, da steht noch einmal Mark 50 drauf. Der ist schon irgendwie 20 Jahre alt, da sieht man, wie hoch die Preise in den letzten Jahren gegangen sind. Ja, Carlsen hat ja im Manga-Metier sowieso eine gewisse Sonderstellung, dadurch, dass sie eben die beliebtesten Titel haben. Okay, ich will jetzt nicht allen Con-Fans zu nahe treten, aber sagen wir die gefragtesten. Ja, man kann es so sagen. Also Naruto, One Piece, eben diese ganzen Action-Serien, die auch schnell zu lesen sind. Die, ja, diese ganzen Klassiker aus der Shonen Jump aus Japan eben. Die werden fast immer von Carlsen vertrieben. Und dadurch haben die eben auch, ich habe mal gelesen, 50% des Manga-Marktes, Marktanteils, ja, Anteile 50%, da, ihr wisst, was ich meine. Und das ist natürlich ein enormes Monopol, was sie da schon gewisserweise haben. Was ich auch nochmal hier erwähnen könnte oder möchte, ist, dass es ja Kase auch schon seit Februar diesen Jahres nicht mehr auf die alten hochwertigen Pappschuber setzt bei der beim Vertrieb der DVDs, sondern ab Februar jetzt eben werden diese Filme, also die 14, bald 15 Conan-Filme, nicht mehr in dieser hochwertigen Verpackung verkauft, sondern eben in dieser klassischen Verpackung, wie man sie von anderen DVDs kennt. Die heißen, glaube ich, Amaray. Lege ich mich nicht so fest. Aber ja, da solltet ihr auf jeden Fall auch mal schauen, wenn ihr das nicht schon längst getan habt, dass ihr da einen Pappschuber noch erwischt, wenn ihr denn eure Sammlung vielleicht jetzt von, wenn ihr jetzt 13 Filme im Pappschuber habt und den 14. jetzt in der Amaray Version bekommt, ist natürlich extrem doof, sieht dann natürlich nicht ganz so hochwertig aus. Solltet ihr vielleicht auch nochmal schauen, ob ihr da nicht noch irgendwo was in der limitierten Version bekommt. Also extra darauf achten, dass ihr die in der limitierten Version kauft, dann ist es nämlich auf jeden Fall der Pappschuber. Oder zur Not sonst auch nochmal beim Händler nachfragen, ob es wirklich der Pappschuber ist, und dann das dann so kaufen. Der 15. Film wird ja überhaupt auch bald erscheinen, das müsste im September sein. Ist ja schon bald, ne? Und der wird dann... Genau, ja. Der wird dann, September. Ja, 28. September, der wird dann auch natürlich in der Pappschuber-Version noch erscheinen. Also da keine Sorge für alle eingefleischten Fans, die schon alle 14 Filme zu Hause stehen haben. Ja, gut. Dann lang genug bei Deutschland geblieben. Ich würde sagen, wir machen mal bei einem Anime in Japan weiter und da kann, glaube ich, Marcel noch mal wieder ein bisschen mehr reden. Ich nehme mir alles mal weg. Nee. Naja. Ja, da gab's ist ja jetzt viel passiert, nicht in den letzten 2 Monaten, dadurch, dass wir jetzt keinen Podcast hatten im August. Ja, genau. Ich hoffe, der Podcast wird nicht extrem lang, sonst machen wir eine Special-Episode draus. Nee, einstündiges Special, wie man bei Conan sagen würde. Zweistündiges, mal sehen. Zweistündig, wo ist die Organisation? Nee. Ja, da geht's los in Japan mit den Miyama-Hirschkäfern. Oho. Ja, die Episode, das klingt doch schon. 663. Und wie man schon fast sich denken kann, ist das natürlich ein Filler, weil es mal wieder ein Einteiler ist. Ich habe die Folge nicht gesehen. Auch auf dem Titel, dass es ein Detective Boys Fall ist, nicht? Ja, die Hirschkäfer, ich glaube, die waren ja in Film 13, hatten die ja schon eine Rolle gespielt. Wenn es die waren, auf jeden Fall Hirschkäfer. Ach, ja, genau. Spielen ja immer wieder eine spezielle Rolle. Ob es jetzt die Miyama Hirschkäfer waren, da habe ich den Film noch nicht oft genug gesehen, muss ich ehrlich sagen. Also auf jeden Fall, du hast den Film gesehen, die Episode gesehen, ich nicht. Von daher überlasse ich dir mal das Wort. Ja, man stolpert aber auf jeden Fall immer wieder über diese Käfer und zertritt sie hoffentlich nicht. Nee, aber die Detective Boys wollen nicht sie zertreten, sondern sie wollen sie fangen. Und dazu machen sie eben in diesem ersten Einteiler von diesem Thriller-Marathon, der ab 663 beginnt, eben einen Ausflug mit Professor Agasa. Und zwar besuchen sie da einen Freund von Professor Agasa, der auf dem Land wohnt. Und dann machen sie eben an einer Raststätte Halt. Und dort treffen sie zwei ziemlich unfreundliche Männer. Der eine von denen kennt den Freund von Agasa und ist auch schlecht auf ihn zu sprechen. Und er trägt auch ein Hirschkäfer-T-Shirt, was relativ ungewöhnlich ist. Und der andere Mann, der ist sehr unfreundlich zu den Detective Boys, weil die so einen Schaukasten mit so einem Käfer anfassen wollen. Vor allem Genta ist da wieder, wie man ihn kennt, in seinem Element. Wahrscheinlich wollte er den noch essen oder so. Findet dann eine Delikatesse. Nee, aber dann gehen sie halt später auf Hirschkäferjagd mit Agasa. Es wird dann auch Abend. Und als sie zurückkommen, kommen sie in das Haus von Professor Agassas Freund und sie finden ihn am Boden liegend vor. Also er wurde niedergeschlagen. Er ist allerdings noch ganz leicht bei Bewusstsein und kann ihnen noch das Wort zuflüstern, Miyama Hirschkäfer. Ja, das ist entsprechend dann ein Hinweis auf den Täter, der ihn niedergeschlagen hat. Die Sterbenachricht. Genau, die Sterbenachricht, die klassische. Ja, und den gilt es dann zu finden, nicht? Verdächtig ist natürlich der eine mit dem Hirschkäfer-T-Shirt. Ja. Und der andere hat vielleicht auch noch irgendwo einen Hinweis hinterlassen, man weiß es nicht. Erinnert mich gerade an den Fall mit den Affen, wo der eine ja so einen Namen hatte mit Affe, der andere hat ein Affengesicht und beim anderen weiß ich gar nicht, was mit dem war, aber... welcher, ja. Der Manga-Fall mit der Maske da? Ja, genau. Genau. Ah, ja. Mit dem, wo die auf dem Festival waren und dann auf dem Markt oder was das war, wo dann einer niedergestochen wurde. Und dann der Affe war es oder sowas, ja. Ja, das war so nett. Und im Gegensatz dazu ist die Episode hier ziemlich schwach, finde ich. Also, man kann sie, finde ich, getrost auslassen. Außerdem Darf ich mal eben, also der Next Conan's Hint von der vorigen Episode war ja Name. Von daher hätte ich mir so vorstellen können, dass der einen Namen hat, der mit Miyama irgendwie zu tun hat. Naja, japanische Hintergründe braucht man da vielleicht, oder? Kann das sein? Nee. Egal. Ich habe jetzt nicht mehr auf die Namen geachtet, das ist jetzt schon so lange. Keine Ahnung. Okay, das war ein bisschen... Könnt ihr immer darauf achten, wenn ihr die Episode dann gesehen habt, oder wenn ihr es wisst, könnt ihr es ja gerne mal in die Kommentare schreiben, oder... Ja. Ja, also das Außergewöhnliche an der Episode ist eigentlich nur das Setting, dass es mal irgendwo in der Berglandschaft spielt und der Freund von Agasa hat auch so einen merkwürdigen Dialekt, vielleicht so ein bisschen wie Sächsisch oder so, ganz schwer zu verstehen, furchtbar. Und, also nichts gegen Sachsen jetzt. Nee. Und nur das Ende war ein bisschen ungewöhnlich. Ansonsten ist es eine eher überspringbare Episode, sage ich mal. Also von der Handlung gebe ich immerhin noch 2. Es ist nicht ganz missraten, wie so eine gewisse Zombie-Episode. Und vom Animationsstil, der war okay. Also da gebe ich mal 3 von 5 Detective Boys Abzeichen. Hatten die Hirschkäfer denn auch so ein lustiges Klebeband auf dem Rücken von Inspektor oder Hauptkommissar Matsumoto? Nee, das hatten sie leider nicht. Dann hätte die Episode noch einen Bonuspunkt bekommen, aber leider. Das wäre eigentlich so einfach gewesen, hätte Clemens wahrscheinlich gebracht. Das habe ich den mal gemacht, nee. Okay. Kommen die Beatles, die singenden Hirschkäfer. Genau. Oh je, ja. Können wir wieder zu Agassas Wort spielen? Nee. Ja, Agassas Rätsel. Da bin ich schon gespannt. Ach, kenne ich ja schon von Film 15. Nee. Machen wir weiter mit der nächsten Episode. Episode 664. Der Verdienst des Meisterhundes Cur 2. Und auch diese Episode habe ich nicht gesehen. Von daher Ja. Nur, ich will es dir nicht übel nehmen, zumal es ein Filler ist. Ja, die zwei am Ende des Titels deutet schon an, also es ist tatsächlich mal eine Fortsetzung, also wie weit man auch immer Fortsetzung sagen kann, eines Einteiler-Fillers, und zwar der Episode 434. Ich denke, niemand erinnert sich mehr wirklich daran. Ich habe mich auch nicht mehr daran erinnert. Auf jeden Fall kam dieser Meisterhund Kerr schon mal vor. Deswegen hat die Episode jetzt die zwei am Ende. Und in dieser Episode hier finden die Detective Boys so eine handgezeichnete Karte auf dem Boden, auf der vier Häuser gekennzeichnet sind. Ja, die sind natürlich gleich neugierig. Conan wollte zwar in die Bibliothek was lesen, aber die Detective Boys zerren ihn gleich mit. Dann gehen sie halt zu den vier Häusern und fragen da die Bewohner, ob sie was über diese Karte wissen. Und ja, es kommt raus, dass niemand was weiß. Und auffällig ist nur, dass die Bewohner der ersten drei Häuser alle Raucher sind, beziehungsweise ein Raucher ist im Haushalt. Und im vierten Haus stellt sich dann raus, dass es da einen Mord gegeben hat in der letzten Nacht, was dann doch schon sehr verdächtig ist. Und zwar ist da der alleinlebende Familienvater gestorben. Und das Interessante ist, dass der Meisterhund Kör die Leiche gefunden hat, die nämlich in einem Fußgängertunnel war. Der Hund war natürlich nicht allein, er war mit seinem Herrchen Gassi. Aber die Detective Boys kennen den Besitzer und auch den Hund eben aus dieser Episode 434. Und ja, sind dann doch interessiert, ob die Karte vielleicht was mit dem Mord zu tun hat. Ja, interessant ist dann, dass die Polizei am Tatort in diesem Fußgängertunnel Spuren von Tabak findet. Am Opfer, obwohl das Opfer nicht Raucher ist. Obwohl eben diese drei Leute, die sie aufgesucht haben, alle Raucher sind. Dazu kommt dann noch, dass den Detective Boys die Karte gestohlen wird in einem, ja, unbemerkten Moment. Und das lenkt eben den Verdacht noch stärker auf diese drei Besitzer der Wohnung, die sie aufgesucht haben. Und ja, dann suchen die Detective Boys eben nach dem Mörder und vor allem Conan natürlich. Die Episode war auf jeden Fall besser als die davor. Es gab auch eine schöne, lustige Szene mit Ei am Ende. Ja, ansonsten würde ich sagen, sie war jetzt nicht wirklich würdig für eine Fortsetzung. Also ich fand, die erste Episode kann ich mich gar nicht mehr erinnern mit dem Meisterhund. Also so toll kann die wahrscheinlich nicht gewesen sein. Aber ansonsten gebe ich der Handlung auf jeden Fall drei Detective Boys Abzeichen. Die war auch schon ganz ordentlich. Man kann es mal gucken, wenn man zu viel Zeit hat. Und der Zeichenstil war auch ein bisschen besser. Da gebe ich mal eine knappe 4. Jo, Ja. soll ich gleich weitermachen, Philipp? Ja, Dich aus Gewand genau. zu. Da kommt ja noch eine Episode hin. Aber noch ein paar Episoden überhaupt. Also. Naja, der Filmmarathon ist lang. Zwei kommen noch. Zwei Einteiler kommen noch, genau. Entsprechend geht's dann mit 665 weiter. Mit dem Titel Die verdächtige Initiale K. Und wenn man das schon hört, kann man gleich sich schon denken, das zielt auf eine Sterbenachricht ab. Der initiale K wurde nämlich als Sterbenachricht hinterlassen. Aber zunächst mal zum Allgemeinen, also es ist ein Kogoro-Ran-Konnen-Fall, im Gegensatz zum Detective Boys-Fall zuletzt. Und die drei treffen auf einen jungen Polizisten, dem die Detective Boys schon mal begegnet sind und den die auch als netten Ermittler kennen. Und mit dem werden sie dann in einen Mordfall verwickelt. Und bei dem hinterlässt das Opfer eben die Sterbenachricht, den Buchstaben K. Und tatsächlich finden sich dann auch zwei Verdächtige, die sowohl beim Vor- als auch beim Nachnamen mit K beginnen, was ja sehr auffällig allein schon ist, und dann gleich zwei. Und die beide geben interessanter und kurioserweise sogar zu, also das Opfer tatsächlich ermorden haben zu wollen, aber es, ja, als Motiv war eben Erpressung, also das Opfer hat sie erpresst, aber sie haben im letzten Moment immer zurückgeschreckt. Der erste wollte ihn nämlich mit einem Messer angreifen, er kam in Verkleidung in das Haus und hat dann allerdings Panik gekriegt, ihm nur das Messer in den Arm gerammt und ist dann geflohen, worauf das Opfer eben nicht gestorben ist, das spätere Opfer. Und die zweite Person ist eine Frau, die, ich glaube, die war irgendwie in der Medizin oder Arznei tätig und konnte dadurch aus ihrem Labor so einen Giftstoff stehlen und wollte das Opfer vergiften. Aber als sie in das Haus kam, war der Mann schon tot. Also muss der Mord entweder dazwischen stattgefunden haben oder von einem der beiden verübt worden sein und die haben gelogen. Ja, an sich ist der Fall sehr interessant, eben weil es nur zwei Verdächtige gibt. Normalerweise gibt es ja drei. Und es gibt einen netten Code, auch neben der Sterbenachricht, glaube ich, noch. Und das Ende ist, finde ich, auch sehr gelungen. Es kommt auch Inspektor Sato vor. Meguré hat eine schöne Szene. Also als Einteiler muss ich sagen, ein wirklich gelungener Fall. Ja, aber ich gebe mal nicht ganz 5, sondern nur 4. Detective Voice gar nicht mehr, sondern Kuroro-Schnauzbärte. Der kam mir diesmal vor. Achso, negativ war nur, dass der Zeichenstil diesmal ein bisschen schlechter war. Deswegen dafür nur 2 von 5. Aber sonst eine sehenswerte Episode auf jeden Fall. Ja, Ja. Philipp, ich mach gleich weiter, oder? Ja, die Episode 666, die bedrohliche Person in der verregneten Nacht. Da muss ich sagen, dass ich da den Anfang auch schon von gesehen habe, weil ich den mal gedubbt habe. Aber das Ende habe ich mir jetzt noch nicht angesehen. Von daher denke ich mal, dass du da auch gut weitermachen kannst. Ja, also die Episode hat es auch in sich. Da hat nämlich Inspektor Chiba, von dem hat man, glaube ich, auch schon eine Weile nichts mehr gehört, vor allem in Fillern, mal einen großen Auftritt. Und zwar wird er da von einer Frau beauftragt bzw. konsultiert, weil sie befürchtet, dass jemand hinter ihrem Leben her ist und es auf sie abgesehen hat. Und dann treffen sich die beiden eben in einem Café und nach dem Treffen, als die Frau schon geht, hat sie den Regenschirm mit Chibas verwechselt, sodass dann Chiba mit ihrem Regenschirm rausgeht. Und als er so mit ihrem Regenschirm durch die Straße geht, kommt ein Auto auf ihn zugerast, das es ganz offensichtlich auf ihn abgesehen hat. Und er wird auch fast von dem Auto umgefahren, woraufhin dann Chiba die ernste Lage erkennt, also dass es tatsächlich jemand auf das Leben der Frau abgesehen zu haben scheint. Und der geht dann zur Detektei Mori, bittet Kogoro dann eben um Mithilfe in dem Fall, damit er hilft, mit ihm die Frau zu suchen. Dann gehen sie also alle ran, Conan, Kogoro und Chiba, durch die Straßen von Tokio und suchen das Haus von der Frau. Und währenddessen hören sie ein Sirenengeheule, das die Polizei ankündigt. Und ja, man muss sagen, leider führt es sie dann doch zu dem Haus, wo die Frau wohnt. Allerdings ist es Glück im Unglück, denn die Frau selbst ist nicht das Opfer. Allerdings ist Meguré am Tatort anwesend und er sagt Chiba, dass sie ja, offensichtlich die Täterin sein muss in dem Fall, also tatsächlich das Opfer ermordet haben soll. Ja, das stellt natürlich jetzt den ganzen Verlauf auf den Kopf, da sie nicht das Opfer, sondern die Täterin ist. Und es gibt den Fall eigentlich eine ganz interessante Wendung. Muss auch sagen, von den 4 einteiligen Anime-Originals war es das Beste auf jeden Fall. Knapp besser sogar als die Episode davor für mich. Ja, ich gebe mal gute 4 von 5. Also die Episode war wirklich sehenswert. Auch der Zeichenstil war hier gut. Also Episode 666 kann man sich auf jeden Fall mal ansehen, würde ich sagen. Ja, also ich fand die auch ganz okay. Vom Anfang so, was ich gesehen hatte, also ist ein interessanter Fall, den man auf jeden Fall auch noch zu Ende schauen kann. Also hat mich schon neugierig gemacht, wie es dann weitergeht. Das mit der Leiche habe ich noch nicht gesehen. Von daher, also auf jeden Fall kann man da mal reinschauen. Wenn du sagst, es ist die beste von den Filler-Episoden, dann auf jeden Fall. Also scheinen die anderen ja Ja. nicht ganz so gut zu sein. Ja, also die erste würde ich nicht empfehlen, die zweite vielleicht noch. Und die letzten beiden kann man auf jeden Fall anschauen. Man muss natürlich immer sagen, es sind Einteiler und da ist es schon schwierig, einen guten Fall reinzupacken. Also Ich entsprechend sind sie dafür ganz gut gelungen, finde ich. wundere mich aber auch, dass Inspektor Chiba schon wieder so eine große Rolle spielt, da er erst vor kurzem mit der großen Liebe, Mieke Naeko oder Naeko Mieke, egal, ich wechsle Vor- und Nachnamen, Ja, ich auch. immer noch kurz zu sehen war und jetzt schon wieder ein Fall, wenn auch ein Filler bekommt, ist bisschen, wo er so im Zentrum steht, ist glaube ich bisschen häufig gewesen. Na, ich Sonst meine, ansonsten ist es fast immer nur Meguré, da ist doch Fieber auch mal okay. ja, aber man soll jetzt nicht überstrapazieren, so wie es damals eine Zeit lang mit Yamamura der Fall war. Da hatte ich dann keine Lust mehr. Obwohl es jetzt eigentlich ganz okay ist, wenn Yamamura mal wieder auftreten würde, denke ich. Also hätte ich nichts gegen. Kommt er glaube ich auch Ach bald ja, wieder, ich oder? erinnere mich. Ja. Ich weiß ja gar Ich nicht, ob erinnere er mich noch. auf der kommen Episode müsste. 600 kam ja doch dauernd vor, nicht? Mit dem Ja, Coverfall und genau, in mit der dem einen Coverfall Filler. auf dem Tennisplatz und da war er noch im Manga gleichzeitig zu sehen und da war nochmal im Manga zu sehen und Ach ja, dann im war noch der Fall Kinofilm am da besten auch noch, ja. mit dem brennenden Hund da noch, genau. Ja, genau, der war gleichzeitig im Da kam dann Manga. alles. Ja. Ja, Okay. damit sind wir mit den Filler-Episoden auch schon durch. Und es ging allerdings nicht weiter mit Manga-Episoden, sondern uns erwartete der August und der war wie schon letztes Jahr ein Kaido Kid Marathon. Ja, wir haben ja jedes Jahr praktisch so einen speziellen Kaido Kid Monat, würde ich fast sagen. Also 2010 war es, glaube ich, der April, letztes Jahr der August, jetzt wieder der August. Wenn man so weitermacht, fände ich gut, ja, genau, wenn man das alles so zentriert macht. Also habe ich nichts gegen, muss ich ganz ehrlich sagen. 2010 war ja dann wahrscheinlich auch Film 14, nicht? Dann hat es ja genau mit dem Kaido Kid. Mit Film 14, da kam noch die OVA mit Kaido Kid, ein Fall im. Da ging überhaupt der Anime von Kaido Kid los mit der ersten Episode. Und zeitgleich kam auch noch der neue Manga-Fall. Das war der mit dem, wo er wo es regnen lassen wollte. Der war das, meine ich. Ach, der, ja. Ah, ja. Ja. Naja, jetzt kommt eben die Episode 7 mit dem Titel Die glänzenden Rivalen. Oha. Naja. Und an wen denkst du da gleich, wenn du Rivalen hörst? Und eigentlich an Conan, aber da es Kaido Kid ist, denke ich mal, dass dort der gute Saguro Hakuba auftreten müsste, der überhaupt auch vor kurzem erst am 29. August Geburtstag feierte. Das ist mal so nebenbei. Oh. Also herzlichen Glückwunsch nachträglich. Von mir auch, wusste ich gar nicht. Herzlichen Glückwunsch. Nee. Na gut, aber die beiden gratulieren sich natürlich nicht nur zum Geburtstag. Sie sind natürlich auch noch aus, sich gegenseitig auszutricksen. Vor allem Kid will ja von niemanden ins Gefängnis gesperrt werden, auch nicht von so einem dahergelaufenen Typen aus London. Ja, und wie du schon recht hast, sind die beiden dann tatsächlich in der 7. Episode und Saguro Hakuba hat da sein Debüt im Kaido Kid Anime. Und worum ging es da? Oh je, schon lange her, Moment. Ja, soweit ich mich erinnere, will Kid eben einen Edelstein irgendwie aus einem Museum stehlen, der auf so einer Bronzestatue angebracht ist. Und Hakuba kommt da an in diesem Museum schon kurz vor dem angekündigten Diebstahl, prahlt da vor Inspektor Nakamori, der ihn gar nicht leiden kann, und fragt ihn auch gleich, was seine Hobbys sind, also die von Kid und so. Und wie sich herausstellt, kann Nakamori ihm natürlich keine der Fragen beantworten, weil er Kids wahre Identität nicht kennt. Und dann meint Hakuba, dass er Kid eben auf jeden Fall festnehmen wird. Und tatsächlich erwartet er ihn dann auch im Keller vom Museum, wo sich Kid geschafft hat einzuschleichen und die Laserstrahlen da erstmal überwindet. Dann lässt Hakuba, glaube ich, so ein Gas frei da und versucht, Kid damit zu betäuben. Allerdings schlägt es fehl und Kid schafft es dann, sich als Hakuba zu verkleiden und rauszukommen. Ja, und dann nimmt so das Unheil seinen Lauf. Allerdings trifft dann Kid noch auf ein Organisationsmitglied, ja, das war die Episode, und zwar Spider. Ja, das klingt schon so nach einer Spinne und tatsächlich hat's ja, das ist so ein weltbekannter Illusionist, der sich tatsächlich auch als Spinne irgendwie nicht verkleidet hat, aber so eine mechanische Spinne irgendwie immer neben sich hat, die so mit roten Augen irgendwie finster reinblickt. Und ja, der erzeugt Illusionen mit irgendwelchen Tricks. Und kann Kid damit auch durchaus eine Gefahr werden. Und da wollen wir doch mal sehen, ob Kid auch ihm noch trotzen kann. Also das sieht wirklich schlecht aus. Und ja, was auch das Schicksal von Hakuba ist. Ja, die Episode ist schon lange her leider. Ich glaube aber, die war ganz ordentlich. Also ich gebe mal 4 Sterne dafür. Nur der Zeichenstil war leider immer nicht so gut. Das ist beim Kid-Anime, finde ich, so ein bisschen schade, dass so der Stil vom Manga, glaube ich, so ein bisschen übernommen wurde, der so ein bisschen schnell gezeichnet wurde, sage ich mal. Ja, war ja damals noch Aoyamas Anfangszeit, muss man dazu sagen. Von daher ist die Manga-Vorlage da sicherlich nicht das Beste, wo man sich drauf stützen sollte. Ja. Aber schön fand ich dafür, dass Conan wieder in jeder Episode aufgetaucht ist, also auch in dieser. Er hat da wieder irgendwie, ich glaube, er hat einfach nur gegrinst und sich dann umgedreht an einer Stelle ganz kurz für eine Sekunde. So allwissend, wie er ist. Das finde ich immer nett. Ja, dann kam noch danach die 8. Episode, das Geheimnis der Red Tear. Ja, da ging es um einen gefürchteten Edelstein, eben diese Red Tear, die Kaido Kid eigentlich stehlen wollte, diese Red Tear. Allerdings warnt ihn denn Akako, also diese Magierin aus seiner Klasse, davor, er soll lieber die Finger davon lassen, da sie ein teuflischer Edelstein sei. Und entsprechend bläst Kaito Kid denn tatsächlich den Diebstahl ab, was Nakamori entsetzt, da er sowas ja noch nie zuvor getan hat. Und am Tag darauf, glaube ich, trifft denn Kaito Kid auf eine mysteriöse junge Frau, offensichtlich eine Ausländerin. Und die schafft es auch mit ihrer Fingerfertigkeit eben Aoko, seine Freundin und ihn vor einem Taschendiebstahl zu schützen. Und es stellt sich heraus, dass sie eine Zauberin ist, eine sehr begabte, beziehungsweise vom sehr begabten Großvater James Hopper abstammt, der einerseits ein sehr berühmter und begabter Magier war und andererseits mit seinem Vater Toichi verwandt war. Nee, nicht verwandt, sondern befreundet, Entschuldigung. Und ja, entsprechend ist auch die Organisation hinter dieser Red Tier her. Und Kaito bemerkt auch, dass sie beschattet werden anscheinend. Also die Organisation scheint sie zu beobachten, vor allem diese junge Frau, die sich als Jodie Hopper vorstellt. Ja, wird jetzt Kaito Kid doch noch vielleicht, obwohl er den Diebstahl abgeblasen hat, diesen Red Tier noch versuchen zu stehlen? Ja. Die Episode war, ich weiß gar nicht, an die kann ich mich ehrlich gesagt noch weniger erinnern. Aber ich glaube auch, sie war nicht schlecht. Also ich gebe mal keine Bewertung ab, aber ich habe sie so nebenbei halt gesehen, während ich den Artikel geschrieben habe dadurch. Sag bloß nicht, dass Kaido Kid Episoden schlecht sind, da haben wir gleich ein paar Hörer weniger. Nee, ich habe das Manga-Kapitel ja auf jeden Fall gelesen dazu davor. Ich habe den Manga auch mal gelesen. War ja mich nur nicht mehr so gut an die Episode, das ist es. Okay, kann vorkommen. Ja. So viel Infos hier, 6 Episoden. Was es aber bei der Kaido Kid Episode schon gab, war, glaube ich, da ein neues Opening und ein neues Ending, nicht wahr? Das, Ach ja, genau. Zur 7. kam du schon, genau. Ja, das Opening trägt ja den Titel Kimi no Namida ni Kona ni Koi Shiteru, also auch wieder der berühmte Koi-Fisch hier in einem Opening versteckt. Der Karpfen. Ja. Man muss aufpassen, dass Kaido Kid da nicht den Red Tier hat fallen lassen, dann wäre es nämlich schnell zu Teardrops geworden. Nee. Ich hab das neue Opening, ehrlich gesagt, glaube ich, noch nicht gesehen. Von daher will ich jetzt hier auch noch keine Bewertung abgeben, aber mit den kommenden Episoden werde ich das dann, mit den kommenden Conan-Episoden werde ich das dann wahrscheinlich auch dann wieder sehen. Von daher, ich weiß nicht, du hast es ja wahrscheinlich dann schon gesehen. Ich hab's gesehen, ja. Natürlich. Und was, kommt denn deine, was ist deine Meinung vom Opening? Kann man sich's antun? Ich teile das allgemeine Erschrecken über das Opening erstmal, wenn man uns beim ersten Mal sieht. Es kommen ja wirklich sehr viele Kaido Kid Charaktere vor, vor allem Aoko kommt vor, Akako, Sago, Hakuba. Das also wird sich ja noch ändern, schätze ich mal, oder? Ja. Naja, also man könnte schon als Kaido Kid Opening bezeichnen und es wird auch gemutmaßt, dass es jetzt ab Episode 667 geändert wird. Ja, es wäre möglich, denke ich, aber es kommen jetzt wohl auch noch eine neue Kid-Episode mindestens. Und eventuell wird es auch eher ein Opening, das vielleicht nicht so lange anhält und wir kriegen dann noch zum Winter ein neues. Also ich überlege gerade, ich meine, dass ich kurz in die Kid-Episoden reingesehen habe und da war irgend so ein Opening, das am Anfang ganz komplett anders begann, als die Openings sonst immer tun. Kann das in etwa das sein? Ich weiß es nicht genau. Es war tatsächlich also mal so. Allerdings musikalisch so ein bisschen anders am Anfang. Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Das war dann allerdings wahrscheinlich nur aus alten Episoden und Openings zusammengeschnitzelt. Ich weiß jetzt nicht, bei welcher Episode es war. Wahrscheinlich 3, 4 oder 5 oder so. Ja, ist auch unerheblich. Geben dann im kommenden News-Podcast nochmal unsere ausführliche Meinung dazu ab und werden dann sehen, wie das dann mit dem Anime ist, was dann bei Episode 667 für ein Opening lief. Und aber wir haben auch noch ein neues Ending überhaupt von Mike Uraki. Oh, ach ja, was ist das denn für ein... Ich sehe gerade hier, das heißt auch Koi ni Koishite. also ja, das einmal Koi. Doppelt der Fisch hier nochmal wieder drin, also Kaito Kid wird sich freuen über den ganzen Fisch. Koi. Oh, ob das so vielleicht extra auf ihn angelegt wurde? Ja, aber was man sagen kann, das Ending ist ja wirklich diesmal zumindest in seiner endgültigen Form. Das sieht man schon, das hat die Detective Boys und Shinichi und Ran. Ja, und Detective Boys Ending, im Ending? Gibt's ja gar nicht. Normalerweise tauchen ja nur... Sogar Ei. Ha. Also animationstechnisch gibt es Ending viel her. Es gibt eben eine Szene zwischen Shinichi und dran, auf einem Tennisplatz. Das Ending, ja, genau. Das fand Hast ich, du doch schon gesehen? Das fand ich gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es war ein sehr schönes Malkuraki-Ending eben, das muss ich sagen. Also ist es auch noch, es war ja nicht nur. Ich fand's auch noch besser als Your Best Friend, dem letzten Ending von Malkuraki, wo ja eben die mit diesem komischen Gefährt da durch die Blumen, durch die Wiesen da gefahren sind. Ja, mit der Dresine, genau. Dran im Dresine, genau. Da fand ich dieses Opening doch schon deutlich besser, auch animationstechnisch war da viel mehr Hintergrund drin, wo dann eben dieses eine Mädchen dann noch am Zaun stand und Shinichi beobachtet hat, wie er Fußball spielt und dann ranwirft er das Handtuch zu. War doch so, oder? Ja. Genau. Da bin ich beim richtigen Ending. Und auch musikalisch war das sehr gut. Also da kann ich 4 von 5, denke ich mal. Was gibt man da? Klavierseiten? die bei Film 12 dann wieder plötzlich während der Probe reißen, ja. Okay, das ist jetzt... Ja. Wer das kennt, kennt die Filme gut. Nee. Okay, ja. Ja, aber ich stimme dir auf jeden Fall zu. Ich finde es sehr schön, dass nicht nur Conan und Ran und der Shinichi in seiner was auch immer Form vorkommt, sondern auch mal die Detective Boys, Ai, irgendwelche anderen Charaktere, die niemand kennt, aber trotzdem irgendwie lustig sind, weil sie eifersüchtig sind oder in Conan verliebt. Und man sieht auch schön, dass Ayumi mal wieder so richtig eifersüchtig auf Conan ist, weil er einen Liebesbrief bekommen hat. Und Mitsuhiko und Genta freuen sich richtig und pfeifen und johlen und Ai guckt auch so ein bisschen keck da aus der Wäsche. Also animationstechnisch finde ich es eigentlich perfekt, viele Charaktere eingebaut, daher 5 von 5. Musikalisch ist es ja rhythmisch gut, aber so von der Melodie her jetzt nichts Besonderes. Es ist halt ein anderer Stil von Meikuraki und ja, ein bisschen zu romantisch auch ausgelegt. Also es passt zum Ending, aber für eine Krimiserie doch zu romantisch, von daher gebe ich mal hier nur 2 von 5. Aber insgesamt ein wirklich sehr gelungenes Ending. Also wenn du das so aufteilst, würde ich auch für die Animation auf jeden Fall 5 von 5 Abzeichen geben, oder ja, die Detective Boys tauchen auf, also Abzeichen. Und für die Musik auf jeden Fall auch 4 von 5. Wenn du jetzt sagst, dass es nicht zur Krimiserie passt, ist okay. Ich finde schon, dass man so eine Episode gut so ein bisschen ruhiger ausklingen lassen kann und dann nicht die ganze Action noch oder das ganze Mysteriöse braucht, das kann man eventuell beim Opening reinpacken. Von daher mag ich auch solche entspannteren Endings gerne mal, also habe ich kein Problem mit und würde dementsprechend auch 4 von 5 Abzeichen geben, durchaus für die Musik. Ja. Kann ich auch verstehen. Okay, dann kommen wir mal zu den nächsten Episoden im September, die wir euch dann im nächsten News-Podcast vorstellen werden. Ich hoffe mal, dass wir den nächsten Monat wieder einen machen. Nee, wir haben keine Herbstpause. Okay, haben wir doch, aber die kommt erst später. von daher geht es dann los mit der Episode 667 und 68. Der Vorabend der Hochzeit, Teil 1 und Teil 2. Die sollte auf jeden Fall jeder und wirklich jeder Fan angesehen haben, der den aktuellen japanischen Anime verfolgt und die Filler nicht gesehen hat. Das ist auf jeden Fall sehr sehenswert. Und wer bei Masumi Seras Debüt nicht eingestiegen ist in die Serie, sollte das jetzt auf jeden Fall noch nachholen und bei den Episoden um die Hochzeit einsteigen. Ich will ja nicht so viel verraten, ihr solltet die auf jeden Fall schauen und, naja, wenn ihr Masumi Sera nicht gesehen habt, bringt euch das eher wenig, aber ihr solltet auf jeden Fall die Episoden mit Sera davor auch nochmal anschauen. Egal. Werdet ihr eh alle gesehen haben. Denn wer Masumi Sera verpasst hat, ist sowieso selber schuld, sage ich jetzt einfach so. Nee. Ja, Ende September kommen noch zwei Filler-Episoden, ein Zweiteiler, Schätze des dunklen Turms, Teil 1, Teil 2. Da weiß ich noch nichts Genaueres drüber. Ich weiß nicht, ob du da schon irgendwas gehört hast, was da so sein könnte. Nee, leider nicht. Es gibt natürlich noch keine Episodenvorschau, noch keine Texte dazu. Es kommt immer erst so 10 Tage vorher. Alles klar. Nicht. Ja, das lese ich dann. Es wird wahrscheinlich einen neuen Anime-Produzenten geben. Also der jetzige hat gerade sein Ende erklärt im Blog. Also mal sehen. Vielleicht gibt's dann, also er leitet ja so ein bisschen den Anime immer. Vielleicht gibt's da ein paar Änderungen beim Anime. Werden wir auch wahrscheinlich drüber berichten. Ja, auf jeden Fall. Also könnt ihr auch gerne bei uns in den Blog gucken, datetivecon-news.com, wenn ihr den Podcast über iTunes hört, wo es den überhaupt auch kostenlos zu hören gibt. Ich hatte da einen Kommentar bei uns im Blog gelesen, dass da jemand ganz verwundert war, dass es den Podcast auch bei iTunes gibt. Ja, ihr könnt den Podcast bei iTunes umsonst abonnieren und haltet dann immer die neueste Ausgabe direkt, wird die dann bei euch heruntergeladen. Also das ist dann wirklich ein toller Service, den iTunes da anbietet, wenn ihr iTunes mögt. Ja, was es dann bei Schätze des dunklen Turms dann gibt, werdet ihr dann sehen, da können wir noch nichts Genaues drüber sagen. Ich schätze mal, ich erinnere mich gerade an diesen einen Fall mit diesem komischen Pension Villa Abenddämmerung, hieß die, glaube ich, oder? Und wo dann mit der alten Hexe da, wo die Detective Boys irgendwie waren und einer nach dem anderen verschleppt wurde. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Fall kennt. Ja. Wo ist dann der Schatz Geheimnis irgendwie... des alten Schlosses, meinst du? Ja, genau, wo ist dann diesen einen... Die Pension Abenddämmerung war was anderes, ne? Das war was mit Kaido Kid, glaube ich, auch. Nee. Ah, egal. Ja, das war dieser Fall, glaube ich, wo die ganzen Detektive zusammenkamen. Ja, ja, genau. Das war was anderes. Ich meinte diesen einen Fall, wo so ein Mann sich hat umoperieren lassen, um einen Schatz in ein Gebäude zu finden und hat dann am Ende oben im Turm einen Schatz gefunden. Das war auch mein erster Zusammenhang zu der Episode. Praktisch die Schätze des dunklen Turms, ja. Nee, ich denke mal, was wird ein Detective Boys Fall? Also Schatz klingt schon so Schatzsuche. Detective Boys, so wie Hirschkäfer. Denkt man gleich dran. Okay, das war's ja auch mit dem Anime in Japan. Dann müssen wir nochmal zum Manga in Japan kommen. Da haben wir auch mal wieder noch ganze 2 Monate nachzuholen. Ach, herrje. Nach dem Fall im Mystery Train, der ja sein fulminantes Ende gefunden hat, das überhaupt auch auf sehr gespaltene Rückmeldung bei uns im Forum gestoßen ist. Einige Fans fanden das ganz akzeptabel und hatten eigentlich mit nichts anderem gerechnet, wenn man so sagen will. Andere waren enttäuscht über die Auflösung der Identitäten, wo ich jetzt nichts mehr drüber sagen will. Hört ihr im letzten News-Podcast, wenn ihr das wissen wollt. Habe ich es ja überhaupt gesagt? Ich weiß es nicht. ich auch nicht. Andere waren auf jeden Fall sehr enttäuscht und hätten sich von Aoyama was anderes gewünscht. Also das geht da jetzt sehr gespalten weiter. Wobei ich sagen muss, dass ich die Wendung, die jetzt in den neuesten Kapiteln stattgefunden hat, ganz akzeptabel finde, muss ich ehrlich sagen. Also es geht weiter mit Kapitel 825, 26 und 27, wo es einen Fall auf einem Tennisplatz gibt. Da wollten, soweit ich weiß, ja Kogoro, Ran und Sonoko schon mal auf einen Tennisplatz, wo Kogoro mal wieder ein bisschen spannen wollte. Aber allerdings hat es dann geregnet und das war, ich glaube, da war das ja angelehnt, der Anfang des Falls. Und allerdings taucht dann gleich ein spezieller Trainer auf. So heißt nämlich auch der Titel des ersten Kapitels von diesem 3 Kapitel umfassenden Fall. Und dieser spezielle Trainer ist eben Toru Amuro, der ja im letzten Fall auch eine besondere Rolle gespielt hat. Und da wundert sich Conan natürlich schon sehr und muss dann auch immer jetzt speziell aufpassen, wie das dann dort so aussieht. Aber um zum eigentlichen Fall zu kommen, Conan wird von einer Person mit einem Schläger getroffen und wird dann in einen Raum gebracht, wo er sich ausruhen soll. Und als er dann plötzlich dort wieder aufwacht, findet er in seinem Raum eine Leiche vor. Und jetzt trifft natürlich der Verdacht in erster Linie auf Conan. Es gab ja schon mal so einen ähnlichen Fall, meine ich, wo Kogoro im Krankenhaus war und dort auch eine Leiche in seinem Raum gefunden wurde. Und nee, wie war das? Ach ja, das war, glaube ich, so ein Fall mit Eri, nicht? Die wollte dann erst Rache irgendwie an ihn nehmen, weil er sich schlecht verhalten hat und ihn nicht verteidigen als Rechtsanwältin. Da war doch einer der Yukumiso-Brüder auch mit dabei, oder? Der Junge. Das war ja gerade erst mit dem, wo Eri ja, mit dem Kuss am Ende, war das dieser Fall? Das war ein anderer. Das war ein neuerer. Wir haben ja so viele Parallelen heute, da kommen wir gar nicht mehr mit zurecht. So viele Fälle, da gleicht schon manchen Älteren. Es kommt immer wieder was Neues vor und man kann sich einfach diese ganzen, wie viele Fälle gibt's jetzt, 250 fast, man kann die einfach nicht im Kopf behalten. Es tut mir auch leid, wenn ich jetzt hier irgendwas durcheinander bringe. Also wir wissen ja schon eigentlich relativ gut Bescheid, würde ich mal sagen, aber man bringt ja immer doch wieder was durcheinander. Also von daher, nehmt uns bitte nicht übel, wenn wir hier irgendwas vertauschen. So wie gerade eben mit dem alten Schloss. Naja. auf jeden Fall gerät Conan unter Mordverdacht und dann gilt es natürlich, den Fall aufzulösen mit Kogoro, Toru Amuro und Sonoko ist natürlich auch mit dabei, wie der Fall am Ende ausgeht. Und ihr solltet auf jeden Fall auch die Auflösung lesen. Das ist wirklich sehr Auch handlungsrelevant insgesamt. Okay, jetzt habe ich eigentlich schon alles verraten, egal. Ja, lest den Fall auf jeden Fall. Und danach habt ihr noch mal ein bisschen Ruhe, denn danach taucht erstmal, gibt's erstmal einen neuen Fall mit Kaito Kid. Kaito Kiddo. Nee. Ja, passend zum Anime, ja, nicht, wo ja auch genau. Im August die ganzen Kid-Folgen kamen. Da gab's überhaupt noch eine Wiederholung von dem Fall mit, also im Anime, mit dem vier Gemälden, der ja auch schon im Kaito Kid Sonderband, den ich vorhin auch schon mal hier angesprochen hatte, drin abgedruckt war. Ach ja, genau. Da liefen noch zwei Wiederholungen, wer es wissen will, remastered. Ja, und nebenbei kann man auch noch sagen, 9:16:9 Format, ja. Die vier Episoden haben auch Einschaltquoten technisch nicht so gut abgeschnitten, also Kaito Kid scheint nicht so gut anzukommen. Na gut, zurück zum Manga. Ja, da gibt es einen neuen Fall mit den bisher, also fast drei Kapitel, und dort will Kaito Kid, soweit ich das noch in Erinnerung habe, mal wieder natürlich etwas stehlen. Ja. Shirokushi Suzuki hat natürlich jetzt, nachdem der Mystery Train gesprengt wurde von der Organisation, hat er gleich wieder etwas Neues auf den Plan gerufen, und er wollte eigentlich Kaito Kid in den Mystery Train einladen, um dort etwas zu stehlen. Deswegen auch die ungewöhnliche das ungewöhnliche Ende des Mystery Train Falls. Aber das will ich jetzt gar nicht weiter ausführen. Wollte ich eigentlich gar nicht, aber ich habe es doch schon wieder gemacht. Egal. ja, es geht darum, dass Shirokushi Suzuki ein Aquarium aufgestellt hat mit einer Schildkröte da drin. Ist es eine Schildkröte? Ich glaube ja. Und die hat eben einen besonderen Edelstein auf dem Rücken. Und Kaito Kid will eben diesen Edelstein mit der Schildkröte haben, und dann gelingt es ihm durch irgendwie Aufspannen eines Vorhangs, so wie man es bei von so Mystery, von solchen wie, Zaubershows gewohnt also, ist, ohne selbst in Aktion zu treten, ist dann auf einmal diese Schildkröte mit Diamant weg, und es gilt natürlich jetzt herauszufinden, wie denn dieser Trick funktionierte, wie eigentlich bei jedem Kaito Kid Fall, mit Teleportation, mit dem Wandeln auf in der Luft gehen, mit dem, wie er es regnen lassen will, und ja, wieder mal so. Kaito Kid ein Fisch im Aquarium, nee. Ja, hat sich bestimmt als Fisch verkleidet, nee. Ja, ich fand den Anfang, ich habe das Ende noch nicht gelesen, muss ich dazu sagen. Hab da nun die Bilder gesehen und muss sagen, der Fall ist eigentlich relativ gut. Ich habe mich gewundert, dass der nur drei Kapitel umfasst. Ich hätte mir echt gewünscht, dass es mal wieder einen längeren Kaito Kid Fall gibt mit vier Kapiteln, aber dem ist jetzt leider nicht so, und damit muss man dann eben leben. Ist okay. Da ich Kaito Kid sowieso nicht so gerne mag, muss ich ehrlich zugeben, fällt meine Bewertung hier etwas negativer aus, aber ich denke mal, das ist ein ganz durchschnittlicher Fall, und er passt auch gut ins Geschehen hinein, also wurde er schon vorher angekündigt im Mystery Train Fall, und jetzt kommt dann eben dieser Fall, und er entspannt mal wieder von der eigentlichen Haupthandlung, die dort ja nicht wirklich weitergeht, und dementsprechend kann ich da 3 von 5 Kid-Monokeln gerne geben. Na, wobei Gosho durchaus ein bisschen versucht hat, da ein bisschen Handlung zumindest reinzubringen, die mehr Sierra da reingebaut hat. Ja, genau, die also Sierra taucht da auch mit auf, und wie man ja auch beim Anfang des Mystery Train Falls schon, ich verweise heute noch zehnmal drauf, wie sie ja schon gesagt hatte, würde sie Kaito Kid gerne mal treffen, und zu dem Treffen, ob es dann zu dem Treffen kommt, das liest ihr dann in dem Fall entsprechend, also es ist ja mehr oder weniger das Ende, wenn der Kaito Kid nochmal auftreten sollte in dem Fall, er ist ja bisher nicht in Erscheinung getreten, was die ersten Kapitel angeht, die ersten beiden Kapitel, meine ich. Ja. Hört sich als jemand verkleidet, wie immer so. Ja, das ist jetzt eben die Frage, ja. Obwohl es da im ersten Kapitel auch schon diverse Andeutungen gab, hatte ich so das Gefühl. Ich habe da auch versucht, mal ein bisschen dem nachzugehen, aber man als normal, Otto-Normal-Leser, wie es, hat man da nicht wirklich eine Chance, würde ich mal sagen. Also, naja. Ist überhaupt auch wieder interessant, dass dieser Fall am Ende des Bandes 78 zu finden ist und dementsprechend wieder unterbrochen wird durch das Ende eines Bandes, und dann geht er in Band 79, geht dann der Fall weiter. Das war jetzt zuletzt beim Fall mit dem Tresor, so wo Kaito Kid den Tresor knacken wollte. Das erste und einzige Mal in Band 64 und 65 war es, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Naja, gut. Auf was für Details wir mal schauen. Ja, ich merk's schon. Also nehmt's uns nicht übel, egal. Ich glaube, ihr seid froh, wenn ihr mal ein bisschen Hintergrundinformationen bekommt hier. Ich habe gerade gelesen, es gibt neue, ich habe schon erstes Bild hier gesehen zum neunten Kapitel 831. Dort tauchen auf jeden Fall Kokoro und Goro Otaki auf. Der und dort sieht es so aus, als würde sich ein Mann selber umbringen. Von daher. Das soll ja auch ein Heiji-Fall werden, nicht? Ach ja, hat er ja angekündigt, der gute Aoyama. Ja, da bin ich dann mal gespannt, wie das dann aussieht. Ich habe Heiji noch nicht gesehen, jetzt hier gerade in der Eile. Die Bilder sind aufgetaucht, nachdem wir den Podcast angefangen haben. Von daher nehmen wir uns das Bild nicht übel. Ihr werdet dann im nächsten News-Podcast was dazu lesen oder eventuell auch bei uns im Blog oder im Wiki oder ja, egal. Ihr werdet das irgendwie mitbekommen, wie es denn da ausgeht. Ja, gut, ich glaube, das war's dann auch soweit mit Anime, Manga, Deutschland, Japan. Dann habe ich noch ein paar sonstige Sachen hier zu sagen. Fangen wir mal an mit dem Mordfall im Mechanismentempel. Das ist ein, Gameboy-Spiel von Detective Conan, was sich Marcel mal genauer angesehen hat und dort ein Playthrough oder Let's Play, glaube ich eher. Ja, Let's Play würde man wahrscheinlich sagen, genau. Da hatten ja einige bei YouTube, glaube ich, was oder in den Kommentaren was kritisiert, dass du das irgendwie falsch angegeben hattest, aber egal. Auf jeden Fall spielt ja Marcel für euch mal das Spiel Mordfall im Mechanismentempel auf Deutsch durch. Da könnt ihr gerne bei uns im Blog gucken und dort auch mal das dann entsprechend anschauen und ein Conan-Spiel neben der Mirapolis-Ermittlung, die ich überhaupt nochmal nicht empfehlen möchte, ausdrücklich nicht empfehlen möchte, wenn ihr eine Wii habt. Jetzt machen wir hier Anti-Werbung für Conan-Produkte. Es tut mir echt leid, vielleicht habe ich auch noch den Schock, weil ich mir damals für 50 Euro gekauft habe. Wenn ihr es für 10 Euro bekommt, okay, kann man machen, da gibt es ein paar gute Minispiele drin. Für 10 Euro könnt ihr es kaufen, ja, das ist kein Verlust. Oder wenn ihr zu viel Geld habt, im Lotto gewonnen habt, gerne. Könnt ihr mir gerne noch abkaufen für 50 Euro, wenn ihr es haben wollt. Ich bin dankbar. Sehr interessante Vorschläge. Ja. Na, aber man muss schon sagen, die Gameboy-Spiele sind vom Fall her immer etwas anspruchsvoller als die Mirapolis-Ermittlung. Also ich habe es nicht selbst gespielt, aber von dem, was ich gehört habe, eher mit Minispielen trumpft, oder? Ja, genau. Also die Minispiele sind sehr interessant, vor allem, glaube ich, auch wenn man zu zweit spielt. Ansonsten würde ich sagen, ja, das zieht sich hin und das ist nervig und ich komme da einfach nicht weiter. Also ich komme, weil es einfach nervt. Ja, weg von diesem Thema hin zu einem großen Dankeschön überhaupt mal für 2000 Follower auf Twitter. Wir sind da schon seit einiger Zeit aktiv, haben jetzt 2000 Follower für Conan News auf Twitter erreicht. Wenn ihr dem folgen wollt, gerne twitter.com/conannews, braucht ihr natürlich einen Twitter-Account. Und dort erhaltet ihr alle neuesten Blogartikel, auf den neuesten Blogartikel Hinweis, sonstige Hintergrundinformationen manchmal und auch natürlich die Hinweise auf die aktuellen Conan-Episoden über Viva und ich glaube bei RTL 2 gibt es keine Hinweise, aber auf jeden Fall für die Viva-Episoden regelmäßig. Ja. Zudem haben wir natürlich auch auf Facebook schon seit einiger Zeit über 1000 Likes, wenn man so sagen will, gefällt mir Angaben. Da auch nochmal herzliches Dankeschön für, dass wir die 1000er-Marke dort durchbrochen haben. Jetzt sind wir schon bei 1300, also es geht in letzter Zeit wirklich rasch voran und da auch ein herzliches Dankeschön für, dass ihr uns dort so sehr unterstützt. Ja. Nochmal ein paar, weil jetzt eh schon alle wieder abgeschaltet haben, denke ich mal. Nee, noch ein paar aktuelle Sachen aus dem Wiki, das finde ich sehr interessant. Da es dort seit einiger Zeit nicht voranging, habe ich mir das Ganze mal vorgenommen und habe dort ein bisschen was zusammengeworfen. Die Benutzergruppen wurden verändert. Ich will noch einige wichtige Änderungen durchführen. Da müsst ihr dann auf jeden Fall mal schauen, wie das denn dort aussieht. Ihr werdet dort auf jeden Fall so als Leser keine Änderung spüren, denke ich mal. Aber für alle, die auch die in den Hintergründen des Wikis sich ein bisschen auskennen, dort wird es intern ein paar Änderungen geben, die ihr auf jeden Fall auch verfolgen solltet und auf die ich dann auch nochmal aufmerksam machen werde. Es gab jetzt die Zusammenlegung der Benutzerränge Inspektor und Kommissar zu Kommissar, also eigentlich wurde nur der Inspektor gestrichen. Ja, und dort gab es dann noch zeitgleich den Rücktritt von Riku, der von seinem Posten als Kommissar zurückgetreten ist, weil er die Änderung nicht mittragen möchte. Das bedauere ich natürlich sehr und möchte ihm hier nochmal recht herzlich für seine langjährige Mitarbeit als Kommissar danken. Ich hatte ihn auch schon mal als Administrator sogar vorgeschlagen, was er allerdings abgelehnt hatte, weswegen dann Sofu auch zum Administrator gemacht wurde. Er war damals die erste Wahl und Sofu und ihm die zweite, muss man so ganz ehrlich sagen. Ja, auf jeden Fall Dankeschön und ich weiß gar nicht, ob er das hier hört, aber egal, ihr sollt das alles wissen. Ja, noch was zum Dub-Projekt. Ich weiß nicht, ob ihr das so ein bisschen verfolgt habt. Wir haben ja bei Love Synchro, heißt unser Dub-Projekt, wo wir die aktuellen Detective Conan Episoden vertonen wollen auf Deutsch. Also ab der Episode 333, ab den 333 deutschen Episoden wollen wir die ja weiter vertonen. Haben dort jetzt 3 Episoden geschafft und danach wird das Projekt jetzt dann auch abgebrochen. 2 Episoden wurden schon veröffentlicht, die 3. folgt noch. Halt mehr oder weniger vollständig. Danach werden wir das Ganze erst einmal unterbrechen oder und schauen, wie wir das dann in Zukunft angehen. Wir haben einfach massive Probleme mit unseren Sprechern. Also es gibt intern einfach keinen Konsens mehr. Einige Sprecher haben zu wenig Zeit für das Projekt. Wir haben eigentlich nur noch ganz, ganz wenige Personen, auf die wir uns verlassen können. Und dementsprechend stellen wir das Projekt erst vorerst ein. Ja, was uns natürlich sehr leid tut. Aber es gibt einfach keine andere Möglichkeit mehr, das fortzuführen. Ja. Wenn ihr ein paar Dubs haben wollt, könnt ihr auch gerne nochmal meinen YouTube-Account vorbeischauen, Nachtgoth108. Da findet ihr immer ein paar aktuelle Dubs oder so weiter. Ich glaube, das könnte auch interessant sein für alle Conan-Fans. Ja, das wird auf jeden Fall weitergehen. So kleine Dub-Projekte werden auf jeden Fall noch gemacht. Die ganzen Episoden eben nicht mehr. Naja, mal schauen, was Viva dann da macht. Da könnten eventuell auch neue Folgen kommen, schätze ich mal. Wäre schön, ja. Okay, gut. So, jetzt habe ich schon auf den Twitter-Account verwiesen, Conan News. Auf Facebook heißt es natürlich auch Conan News, sind dort zu finden. facebook.com/Conan News. Auf iTunes hatten wir auch unseren Podcast, den könnt ihr euch dort kostenlos, der Podcast ist überhaupt immer kostenlos, wenn ihr den irgendwo für Geld hören müsst, dann solltet ihr das auf jeden Fall nicht machen, das ist nämlich irgendwie nicht ganz so seriös, denn der Podcast ist umsonst, wir nehmen ihn umsonst auf, kriegen kein Geld dafür und ja, von Conan-Fans für Conan-Fans, so ganz einfach. Ja, wir sind auch noch auf anderen Podcast-Archiven im Internet zu finden, podcast.de, podstar.de, mit Podster, mit E, nicht Star, wie Stern. Und was haben wir noch sonst noch so? Ein Wiki, ein Forum, ein Newsblog und ein Podcast und ein Dub-Projekt, das jetzt eingestellt wird und ich habe keine Lust mehr, was zu sagen und ich möchte das jetzt hier auch beenden und ich habe viel zu viel geredet heute. Tut mir leid, aber der Podcast wird ein bisschen länger. Das weiß ich jetzt schon. Okay. Ich weiß nicht, ob du noch... Ja? Nee, ich habe nur gesagt, ein Special eben. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob du noch was sagen willst hier am Ende, wenn ich dir schon alles weggenommen habe, ist, ja. Och, die Verweise sind alle gemacht. Genießt auf jeden Fall noch das gute Wetter, wenn ihr noch welches habt. Und wenn nicht, dann freut euch auf den Herbst. Da wird es nämlich endlich kein Kaito Kid mehr geben. So. Das war gemein, ja. Jetzt könnt ihr eh alle abschalten, der Podcast ist vorbei. Schaltet ab. Wie bei Löwenzahn immer. Immer noch da. Abschalten, oder wie ging das? Nee, egal. So, alles da. Ja, dann sage ich tschüss und bis zum nächsten Podcast. Ich hoffe, es kommen noch ein paar Themen-Podcasts. Bis zum nächsten News-Podcast, kann da nichts versprechen, aber ich denke mal, das dürfte was werden und dementsprechend verabschiede ich mich jetzt hier auch endgültig und sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, ciao, macht's gut und vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ich höre dich nur so robotermäßig. So. Ach so, ganz oh. Naja. Hallo? Test 321. Ja, ist ein bisschen besser. Ich bin hier.